Den Auftakt macht heute das Glinker-Trio mit dem Trio für Flöte, Fagott und Klavier von Heinz Benker. Thank you. Heinz Benker, Trio für Flöte, Fagott und Klavier. Hier in einer Einspielung mit dem Glinker-Trio. Monika Mühle, Flöte, Raphael Suder, Fagott und Victor Ryder, Klavier. Weiter geht es nun mit dem Konzert Veränderungen von N.J. Schneider. Heiko Matthias Förster dirigiert die Münchner Symphoniker. Der Solist an der Scheng ist Wu Wei. Thank you. Thank you. Veränderungen. Konzert für Scheng und Orchester von N.J. Schneider. Mit Wu Wei und den Münchner Symphonikern unter Leitung von Heiko Matthias Förster, aufgenommen 2004. Rhipsalis ist der Titel der folgenden Komposition von Josef Anton Riedl. Er selbst hat die folgende Aufnahme von 1972 montiert, mit Mike Lewis und Michael W. Ranter am Metallschlagzeug. Thank you. Rhipsalis. Komponiert und montiert von Josef Anton Riedl. Die Interpreten am Metallschlagzeug waren Mike Lewis und Michael W. Ranter. Meinrad Schmidt ist der nächste Komponist hier im Concerto Bavarese. Wir hören sein Streichquartett Nummer 2 in einer Aufnahme mit dem Dahlberg-Quartett. Sándor Golgoci und Dang E. Han Violine, Daniela Pletschacher Viola und Johannes Klier Violoncello. Thank you. Das Dahlberg-Quartett in einer Einspielung von 2015 mit dem Streichquartett Nummer 2 von Meinrad Schmidt. Gilbert Schuchter spielt jetzt die Klaviersonate Nummer 1 D-Moll von Franz Alfons Wolpert. Franz Alfons Wolpert im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Das war seine Klaviersonate Nummer 1, D-Moll, Opus 21, interpretiert 1979 von Gilbert Schuchter. Jetzt von Carlin Joachimescu, Palindrom 7, mit dem Archeus-Ensemble unter Leitung von Livio Danciano. Thank you. Mit Palindrom 7 von Calin Joachimescu ging dieses Concerto Bavarese zu Ende.